4. Wie hoch ist denn das Fieber, Frau Neumann? 39,5, Herr Doktor. Das ist ja ganz schön hoch. Tut Ihnen etwas weh? Die Brust, Herr Doktor. Ich habe Schmerzen in der Brust und in den Armen und Beinen. Machen Sie mal Ah. Ah. Ihr Hals ist auch ganz rot. Sie haben eine Grippe. Sie müssen sofort ins Bett. Mindestens 3 Tage. Ich schreibe Ihnen etwas auf, das müssen Sie 3-mal täglich nehmen. Morgens, mittags und abends.